WDR 5. Neugier genügt. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Argentinien steuert zum zweiten Mal nach 2001 auf eine Staatspleite zu. Hintergrund sind gescheiterte Verhandlungen mit US-Hedgefonds, die nicht bereit waren, auf einen Teil ihrer Forderungen zu verzichten. Argentinien wiederum verweigerte jetzt die fristgerechte Zahlung der gesamten Summe. Daraufhin blockierte ein US-Gericht Zahlungen an andere Gläubiger und Argentinien gilt formal als zahlungsunfähig. Das war Ende Juli 2014. Argentinien mal wieder pleite. Die Aufregung war groß. Doch danach Stille. Ist die Welt am südlichsten Zipfel der Südhalbkugel inzwischen untergegangen? Momentaufnahmen im Jahr danach. Oscar Rivas ist Chef eines Chemieunternehmens. Er findet nicht genügend Lastwagen zur Auslieferung seiner Lösungsmittel und Laugen, obwohl das Geschäft in diesen Jahren boomt wie nie zuvor. Landwirt Raul Berruetta hat 1700 Rinder, deren Fleisch in Europa Höchstpreise erzielen. Er steckt aber mit seinem Pickup auf den Matschpisten der argentinischen Pampa fest. Für Straßenbau gibt es kein Geld. Die ehrenamtliche Sozialarbeiterin Aida Campo protestiert im Zentrum von Buenos Aires für bessere Lebensbedingungen in ihrem Elendsviertel. Nur das Engagement bringt ihr neue Probleme ein. Einige Straßen weiter tauscht der Freiberufler Nico Leonov illegal argentinische Peso in Euro, um sein Erspartes vor der Inflation zu schützen. Dann stopft er die Geldscheine in einen Sparstrumpf, denn den Banken traut er nicht mehr seit 2001. Im Dezember. Damals brach Argentiniens Wirtschaft unter einer gigantischen Auslandsschuld zusammen. Banken verbarrikadierten ihre Türen. Sparer verloren ihre Einlagen. Hunderttausende ihre Jobs. Das Land stand am Abgrund. Nico Leonov war damals 19. Nur ein Jahr zuvor war er mit der Schule auf Abschlussfahrt in der Karibik gewesen. Bueno, en los 90 teníamos la famosa convertibilidad. Eso quería decir que un peso valía un dólar. Der argentinische Peso war seit den 90ern ja 1:1 an den US-Dollar gebunden. Wir waren reich, bis die Luftblase geplatzt ist. Damals, mit der Krise, da hatten wir nicht mal mehr Geld zum Busfahren. Es war ein totales Chaos. Seitdem hat das Wort Krise für mich eine ganz eigene Bedeutung. Das, was wir jetzt erleben, hat damit nichts zu tun. Teniendo en cuenta la situación de aquel momento, yo diría que no, que nada que ver. Die Einkaufsstraße Florida im Zentrum von Buenos Aires wirkt heute jedenfalls ziemlich belebt. Elektronikfachmärkte, Modeboutiquen, Menschen mit Shoppingtüten, Anzugträger. Doch dann sind da auch noch die sogenannten Arbolitos, auf Deutsch Bäumchen. Der Spitzname für Straßenhändler, die illegal Geld wechseln. Fast 40% über der offiziellen Umtauschrate. Nico tauscht dagegen lieber in Cuevas, Höhlen. So werden die etwas diskreteren, aber ebenso illegalen Wechselstuben genannt, die in zahlreichen Hinterzimmern der ganzen Stadt betrieben werden. Legalmente es casi imposible cambiar pesos por dólares o euros. Legal ist es fast unmöglich, argentinische Peso in Dollar oder Euro umzutauschen. Aber wenn du dein Geld unter der Matratze hortest, ist es ein paar Wochen später nur noch die Hälfte wert, wegen der hohen Inflation. Entweder du kaufst zu Wucherpreisen Dollar und spekulierst darauf, dass der Kurs weiter steigt, oder du gibst das Geld aus. Nico ist jetzt 32 Jahre alt. Er hat schwarze Locken und trägt ein lässiges Hemd mit Röhrenjeans. Sein Geld hat er in den letzten Jahren in ein schnelleres Laptop investiert, das er für einen Job braucht. Er arbeitet als Cutter, macht die Post-Production, also den Endschnitt eines TV-Programms über Rockmusik. Geld hat er auch für sein Hobby ausgegeben. Er spielt in einem Tango-Orchester, hat ein Keyboard gekauft und sein Bandoneon stimmen lassen. Für eine Auslandsreise braucht Nico nun Dollar oder Euro. Beides gibt es nur illegal. Die Regierung von Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner hat 2011 den Devisenhandel beschränkt, weil sie die Dollars selbst braucht. Für Subventionen, Sozialhilfe, Propaganda, Schuldendienst. Die Reserven der Zentralbank aber sind 2011 auf Tiefststand gesunken. Auch weil immer mehr Argentinier ihr Geld ins Ausland schafften. Reagiert hat die Regierung darauf 2011 mit dem Umtauschverbot und sie hat die Geldpresse angeworfen. Seitdem boomt der Schwarzmarkt und alles zusammen hat die Inflation auf mittlerweile 35% getrieben. Improvisieren, tricksen, dem Staat ab und an ein Schnippchen schlagen, diese Kunst müssen die Menschen in Argentinien beherrschen. Anders geht es nicht, findet Oscar Rivas. 65 ist er, braun gebrannt, unter dem Poloshirt wölbt sich ein Wohlstandsbauch. Vor 35 Jahren hat er mit Studienkumpanen eine Firma für Chemieprodukte gegründet. Die Zentrale im Vorort Villa Lynch ist ein trostloser Betonklotz. Auch drinnen sieht es so aus, als habe sich seit damals wenig verändert. Durchgesessene Lederstühle, khaki-braune Vorhänge, bleischwere Glasaschenbecher auf dem Tisch. Es war sehr fluktuant, Argentiniens Wirtschaft schwankt ständig. Wir haben schon alles mitgemacht. Hyperinflation Ende der 80er, dann die Bindung des Peso an den Dollar und radikalen Neoliberalismus in den 90ern. Das brach der nationalen Industrie das Genick. Nach dem Crash 2001 kam dann die Mega-Abwertung des Peso. Der Peso verlor 2/3 seines Wertes. Doch Oscar Rivas Firma hat die Abwertung gerettet. Ausländische Waren wurden unerschwinglich, also kauften die Argentinier lieber daheim. Oscar Rivas Chemieunternehmen liefert zu, für alles, was mit Plastik oder Lacken zu tun hat. In den letzten Jahren hat Rivas seine Belegschaft verdreifacht und 2 neue Produktionsstätten eröffnet. Néstor Kirchner hieß der damalige Staatspräsident, dem er das zu verdanken habe, und seiner Ehefrau Cristina Kirchner, die 2007 seine Nachfolgerin im Amt wurde. Die Kirchner-Regierung, das sind für die nationale Industrie die besten Jahre. Ich würde sogar sagen, die besten der Geschichte. Weil sie heimische Industrie geschützt hat, indem sie Schutzzölle eingeführt hat. Internationale Unternehmen müssen ihre Produkte heute entweder in Argentinien produzieren oder sie müssen Waren im gleichen Wert ausführen. BMW exportiert deshalb Reis aus Argentinien und Porsche führt Wein und Oliven aus. Doch was ist mit den argentinischen Unternehmen, die zur Produktion auf diverse Materialien oder Geräte aus dem Ausland angewiesen sind? Oscar Rivas, der Chemiefabrikant, zuckt mit den Schultern. Ja, y a lo mejor perjudicó a uno o a más de uno. Kann sein, dass das eine oder andere Unternehmen an diesem Modell zerbrochen ist. Aber gut, Argentinien produziert Peso, keine Dollar. Deswegen können auch nur so viele Dollars ausgegeben werden, wie reinkommen. Sonst stimmt die Kasse nicht. Auch medizinisches Equipment hing am Zoll fest. Feinelektronik oder Bücher. Oscar Rivas findet, dass gewisse Einschränkungen eben notwendig sind. Die Idee an sich mache Sinn. Dann klingelt sein Handy. Schon wieder gibt es Ärger mit dem Logistikunternehmen. Alle Lastwagen für die nächsten Tage sind bereits von anderen Firmen gebucht. Von wegen Rezession, brummt Oscar Rivas. Die Inflation scheint ihn nicht groß zu beunruhigen. Nico Leonov beschäftigt das schon. Einkaufen von Lebensmitteln findet er eigentlich lästig. Die Inflation zwingt ihn aber dazu, immer mehr Zeit damit zu verbringen. Er muss nämlich genau recherchieren, welches Produkt wo und wann am billigsten ist, erklärt er seinem Kumpel Emiliano, der in London wohnt und gerade zu Besuch ist. Der Sicherheitsmann am Supermarkteingang guckt misstrauisch. Los precios cruzados es un acuerdo que hizo el gobierno para frenar la inflación sobre algunos productos que se entienden de consumo. Geschützte Preise, das ist ein Abkommen, das die Regierung mit den Supermärkten getroffen hat, um gegen die Inflation zu kämpfen. Bei Basisprodukten wie Fleisch, Joghurt oder Klopapier muss es ein Produkt geben, das billiger ist. Dass der Sicherheitsmann jetzt gerade so geguckt hat, ist, weil er vielleicht denkt, wir seien von einer regierungstreuen Organisation und kämen zur Preiskontrolle. Soll er sich ruhig erschrecken. So, guck, das billige Fleisch ist schon weg. Am Schluss wird es doch ein Lomo, das beste Filetstück vom Rind, zu Ehren des Gastes. Kurzes Schlucken an der Kasse, 180 Peso, fast 18 Euro. Vor einem halben Jahr waren es noch 100 Peso. Dann noch schnell zum Gemüsehändler, rote Paprika ist zu teuer, grün schmeckt auch. Und für den Wein zum Chino. Das sind die von der chinesischen Community betriebenen Tante-Emma-Läden an jeder Straßenecke. Dort kostet der Wein tatsächlich 25% weniger als im Supermarkt. Eine Odyssee. So ist das bei allem. Nico bekommt seine Honorare als freier TV-Cutter in Schecks ausgezahlt, die er erst in 6 Monaten einlösen kann. Durch die starke Inflation verliert er von umgerechnet 1.500 Euro schon mal 35%. Und weil er mit Computern einer Marke arbeitet, die nicht in Argentinien produziert wird, muss er, wenn etwas kaputt ist, entweder ewig auf Ersatzteile warten oder jemanden finden, der ihm das Teil aus den USA oder Europa am Zoll vorbei ins Land schmuggelt. Improvisieren, tricksen, so sei das eben in Argentinien. Lobos, 100 Kilometer südwestlich von Buenos Aires. Endlose, fruchtbare Weiden und Felder bis zum Horizont. Mittendrin die Farm der Familie Berruetta. Ein einfacher Flachdachbau mit Gemüsegarten dahinter und Rosensträuchern davor. Vor 100 Jahren kaufte der Urgroßvater, ein baskischer Einwanderer, die ersten 100 Hektar. Sein Urenkel Raúl Berruetta ist studierter Landwirt und bewirtschaftet heute 1500 Hektar mit Soja, Mais und Getreide. Außerdem hat er 1700 Rinder. Angus und Hereford, edelste Rassen. Ihr braunes, fast schwarzes Fell dampft in der kühlen Morgenluft. Ich glaube, das war der Motor principal a la salida de la crisis. Das alles hier ist der Motor, der Argentinien aus der Krise geholt hat. Die Jahre 2002 bis 2007, das waren goldene Jahre für die Landwirtschaft, mit Rekordernten, hohen Preisen, großer internationaler Nachfrage. Das war der Rückenwind für den Boom der argentinischen Wirtschaft nach der Krise, auch wenn die Regierung so getan hat, als ob es allein ihre große Leistung gewesen sei. Aber die Exporte haben einfach Dollar nach Argentinien geschwemmt. Da brauchte es keine großen Zaubertricks. Raúl ist Ende 20. Aufgeweckter Blick, die traditionelle Gaucho-Kluft trägt er mit Stolz. Flache Kappe, Pumphosen, Espandrillos. Er würde gerne mehr in die Familienfarm investieren. Aber das sei derzeit unmöglich, sagt er wütend, dank der Regierung. Weil die nämlich angefangen habe, sich in alles einzumischen. Und deswegen sei Argentinien heute nicht mehr drittgrößter Fleischexporteur, sondern auf Platz 11 abgerutscht. Kühlhäuser mussten schließen, Viehwirte gingen pleite. Raúl fasst sich an den Kopf. Guatemala exportiert mehr Fleisch als Argentinien. Und das, obwohl argentinische Steaks die beliebtesten sind. Aber wir dürfen nicht mehr ausführen. Unsere Regierung sagte, wir müssen die Tafel der Argentinier beschützen. Wir essen hier ja so viel Fleisch wie kein anderes Volk der Welt. Und das sollte billig bleiben. Das Märchen ging 3 Jahre gut. Dann explodierte der Preis. Warum? Weil die Bauern ihre Rinderherden reduzierten und stattdessen mehr auf Soja setzten, denn da war der Preis im Höhenflug. Mit Soja gab es aber dann auch bald ein Problem, erklärt der junge Landwirt. Die Regierung wollte am Boom mitverdienen und verhängte 35% Steuern auf jede exportierte Tonne Soja. Empörte Bauern blockierten darauf wochenlang die Straßen. Das war 2008. Seitdem sind sich beide Seiten spinnefeind. Raúl lädt zu einem Mate-Tee ein ins Wohnzimmer der Farm. An den Wänden gerahmte Familienfotos, in der Mitte ein Holztisch, über den sich eine geblümte Plastikdecke spannt. Raúls Großmutter bringt selbstgebackenen Kuchen. In ihren Diskursen hat die Regierung nur Hass für uns übrig. Sie nennt uns die Oligarchie der teuren Pickups. Aber wir sind ihre Lieblinge, wenn es ums Einzahlen in die Staatskasse geht. 80 Milliarden hätte die Regierung allein durch die Sojasteuern eingenommen. Für Sozialprogramme und absurde Subventionen habe es Geld gegeben, nicht aber für die Verbesserung der Transportwege auf dem Land, schimpft Raul. Stattdessen leiden Landwirte wie er unter immer mehr Handelsschranken, Preisdiktaten, hohen Steuern, Bürokratie und natürlich unter der Inflation. Es beginnt zu regnen. Der Weg vom Haus zur Straße geht jetzt nur noch im Traktor. Von oben würde das Viertel aussehen, als hätte jemand einen Haufen Backsteine abgeworfen und mit dem Schaufelbagger Quadrate durchgezogen. Hier in der Vija 31, dem Elendsviertel Nummer 31. Die Straßen sind eng, Krankenwagen kommen nicht durch, genauso wenig die Müllabfuhr. Und nun türmen sich auch noch riesige, stinkende Müllberge am Straßenrand. Aida Campo ist am Verzweifeln. Mira la basura. Ay, Dios. Der Müll liegt hier rum. Wir wissen nicht, wie wir ihn fortschaffen sollen. Ich habe dafür von Spenden zwei Motorräder gekauft. Aber die sind kaputt gegangen. Jetzt bringen unsere Jungs das per Schubkarren von Hand raus. Ehrenamtlich. Und was machen die Nachbarn? Rummeckern. Aida Campo kämpft täglich aufs Neue. Es geht um Grundversorgung in den Elendsvierteln. Dieses Recht einzufordern, dafür lebt Aida. 50 Jahre ist sie alt, rotbrauner Teint, dunkle, mandelförmige Augen. Ihr Blick ist hart. Sie stammt aus einem Bergdorf in Peru. In Buenos Aires suchte sie einst eine bessere Zukunft. Sie fand schlecht bezahlte Gelegenheitsjobs, dann die Überzeugung, sich selbst zu engagieren, statt auf Hilfe zu warten. Sie studierte Gesetze und hat heute keine Scheu mehr, diese einzufordern. Sie reicht Anträge bei Ämtern ein, organisiert Protestmärsche und hat einen Comedor, eine Gemeinschaftsküche, ins Leben gerufen. Finanziert von privaten Spenden und der evangelikalen Kirche. Dort im Comedor riecht es nach feuchtem Beton und Hühnersuppe. Irma, Aidas rechte Hand, rührt in einem großen Topf. Versprochene Gelder und Spenden seien in den letzten Monaten knapper geworden, sagt die 70-Jährige. Dafür steigen die Unzufriedenheit und die Zahl der Bedürftigen. Das liegt vor allem an der Inflation. La verdad que no sé cómo explicarte porque la inflación es como que sube todos los días. Wie soll ich es dir erklären? Die Inflation frisst das Wenige, was wir haben. Vor allem die Lebensmittel werden immer teurer oder alltägliche Dinge wie Putzmittel oder Kleidung. Zwar gab es mit dieser Präsidentin viele Verbesserungen, die Rente ist gestiegen, es gab Sozialprogramme für Familien, Kindergeld, aber es reicht trotzdem nicht. Deswegen hat Aida nun mit Vertretern anderer Vijas ein Protestcamp im Zentrum aufgeschlagen, direkt unter dem Obelisken, dem Wahrzeichen von Buenos Aires. Sie fordern mit dem Megafon bessere Infrastruktur in unseren Elendsvierteln. Oscar Rivas Chemieunternehmen profitierte bisher noch von Argentiniens strikter Handelspolitik. Landwirt Raul Berruetta flucht über Steuern und Aida Campo geht auf die Barrikaden, weil das Geld überall fehlt. In der Wohnung von Nico Leonov wird es plötzlich dunkel. Stromausfall. Das Netz ist überlastet. Herzliche Grüße von Argentiniens Energiekrise. Nico holt eine Kerze und greift nach seinem frisch gestimmten Bandoneon. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.